an sie die Grenze, doch nicht an reife Frauen. Blut und Rein, so muss es sein, das Fleisch für die alten Herren. Kein Gesetz beschränkt ihr Netz, gegen sie hilft kein Wehren. Den Zäunen sind die alten.